WDR 5. Neugier genügt. Im Wolga-Delta bei Astrachan, Südrussland, 2000 Kilometer von Moskau entfernt. Motoren heulen auf, Gewehre knattern, Schnellboote jagen durch die engen Kanäle. Die Miliz jagt Wilderer. Es ist Fangzeit im Wolga-Delta. Barsche, Hechte und Zander dürfen gefischt werden, aber Störfang ist streng untersagt, denn der Stör ist vom Aussterben bedroht. Beliebt sind die Milizionäre auch bei den professionellen Fischern nicht. Wenn sie nicht in der Nähe sind, kann die Brigade mal einen Stör verschwinden lassen und den kärglichen Monatslohn aufbessern. Die Milizionäre sollen dafür sorgen, dass jeder gefangene Stör sofort abgeliefert wird. Denn wenn die illegale Jagd nach seinen Eiern kein Ende nimmt, dann wird es eines der ältesten Tiere der Erde, das schon zu Zeiten der Dinosaurier existierte, wohl bald nicht mehr geben. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, brach auch die Ordnung am Kaspischen Meer zusammen. Niemand kümmerte sich mehr um Regeln und Fangquoten. Wilderer rotteten auf der Jagd nach dem schnellen Geld den Stör fast aus. 2006 wurde die Notbremse gezogen, ein Exportverbot für russischen Kaviar verhängt. Inzwischen hat die russische Fischereibehörde das Verbot zwar wieder ein wenig gelockert, allerdings nur für Fischeier, die aus gezüchteten Stören gewonnen wurden. 23 Tonnen schwarzen Kavias dürfen jetzt wieder legal aus Russland ausgeführt werden. Doch Experten schätzen, dass um die 200 Tonnen exportiert werden. Somit ist 90% des Angebots an russischem Kaviar in Europa und dem Rest der Welt illegal. Die Milizionäre erzählen, sie sollten kontrollieren, ob die strengen Bestimmungen auch eingehalten werden. Denn eine Mafia hat den Schwarzmarkt fest im Griff. Alle hier haben früher Kaviar gegessen. Doch das ist vorbei. Störe dürfen nur noch zu Zuchtzwecken gefangen werden. Vielleicht gibt es irgendwann wieder eine Quote. Doch erst müssen wir den Fang unter Kontrolle bringen. Alle gefangenen Störe werden vermessen, gewogen und von der Fangstation aus landeinwärts in den Zuchtbetrieb gebracht. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Erst mit 15 bis 20 Jahren sind Störe geschlechtsreif und können Fischeier und Nachwuchs produzieren. Doch in freier Natur werden sie von Wilderern geschlachtet. Der wertvolle Kaviar wird entnommen, bevor sie das erste Mal geleicht haben, also bevor Nachwuchs heranwachsen kann. Störe kommen zum Laichen in den Fluss und sind hier leicht abzufischen. Der Bestand ist inzwischen im Vergleich zur Sowjetzeit auf 10% geschrumpft. So steht vor den Becken der Zuchtstation ein bewaffneter Milizionär. Wir bewachen diese Becken hier rund um die Uhr, 24 Stunden lang. Was kostet denn ein Kilo Kaviar auf dem Schwarzmarkt? Ganz genau weiß ich das nicht. Ich kann mir das nicht leisten, aber 3.500 Rubel, etwa 100 Euro werden es sein. Jedenfalls ist es ziemlich viel. Wie viel verdienen Sie denn? Sehr wenig. Was heißt das? Na, so viel wie ein Kilo Kaviar. Inzwischen machen die Fischer Pause. Zum Essen gibt es immer das Gleiche. Fisch und Brot, dazu Tee mit Zucker. Wochenlang leben sie hier auf dem Boot auf engstem Raum, arbeiten im Akkord, bekommen nur bezahlt, was sie fangen. Doch die Wolga ist überfischt. Es gehen immer weniger Tiere ins Netz. Im Frühjahr und im Herbst haben die Fischer Arbeit. Den Rest des Jahres müssen sie sich irgendwie durchschlagen. Früher gab es viel mehr Fische und viele Störe. Seit einigen Jahren fangen wir kaum noch etwas und das ist schlimm. Denn davon hängt unser Verdienst ab. Woran das liegt, wir wissen es auch nicht. Wir wissen nur, dass es immer schwerer wird, Geld zu verdienen. Die Versuchung ist groß, sich ein paar Rubel dazu zu verdienen. Denn bis zu den Fischern hier hat sich herumgesprochen, dass in Europa 6.000 Euro für ein Kilo Kaviar gezahlt werden. Natürlich bleibt nur ein Bruchteil davon bei ihnen hängen. Doch auch das hilft schon beim Überleben. Das schwarze Gold ist eine der teuersten Delikatessen der Welt. Jede Dose Kaviar muss mit einem Etikett der UN-Artenschutzbehörde CITES gekennzeichnet sein. Es besteht aus einem Buchstaben-Zahlencode und gibt Auskunft, von welcher Störart und aus welchem Land der Kaviar stammt. Das Verfahren soll Händlern und Konsumenten Sicherheit geben, dass es sich um Kaviar aus legalen Quellen handelt. Viele Menschen in Astrachan sehnen sich zurück nach der Sowjetzeit, als die Welt angeblich noch in Ordnung war, auch in der kleinen, heruntergekommenen Fischfabrik. Die Frauen zerlegen Hechte, Barsche und Zander im Akkord und halten im Gespräch kaum ihre Wut zurück. Denn das, was wirklich Geld bringt, bekommen sie nicht mehr zu Gesicht. Stör war früher ein arme Leute-Essen. Kaviar gab es im Überfluss. Und jetzt? Beluga, Sevruga, Osetra. Vor ein paar Jahren haben wir hier noch alle Störarten verarbeitet. Es gab einfach alles. Und Kaviar sowieso. Wilderer, sagt die Miliz immer, das sind doch Verbrecher. Aber es gibt hier keine andere Arbeit. Wovon sollen die Familien denn im Sommer und im Winter leben, wenn die Saison für den Fischfang vorbei ist? Die Frauen kommen aus Dörfern wie Ikrannoje, das heißt Kaviardorf. Doch Kaviar gibt es hier schon lange nicht mehr, jedenfalls nicht offiziell. Alle sind vorsichtig, seit Naturschutz angeblich Herzensangelegenheit des Präsidenten geworden ist und die Strafen drakonisch sind. 5 Jahre Lagerhaft, da werden neugierige Fragen von Fremden nur mit Schulterzucken beantwortet. Frag nicht zu viel, Töchterchen. Kaviar, das ist ein gefährliches Geschäft. Dahinter stehen mächtigere Leute als du und ich. Aber was sollen unsere Leute denn hier auch anderes tun? Die meisten Fabriken haben geschlossen. Und leben muss man doch irgendwie. Kennen Sie denn Wilderer? Es wird schon welche geben. Aber es ist besser, keine zu kennen. Auch für dich. Und auch die Nachbarin schüttelt vielsagend den Kopf. Fragen Sie lieber nicht. Ich will keinen Ärger und es ist gefährlich, denen in die Suppe zu spucken. Das verstehen Sie doch sicher. Wir gehen auf den Fischmarkt. Vielleicht kommen wir hier in Kontakt mit den Hintermännern der Wilderer. Wir geben uns als Touristen aus, fragen die Marktfrauen. Wir möchten Freunden nach Deutschland echten russischen Kaviar mitbringen. Wissen Sie nicht, wo man hier welchen kaufen kann? Misstrauische Blicke, geflüsterte Beratung, dann eilt die stämmige Verkäuferin zielstrebig um die Ecke. Dort wartet der hochgewachsene, grimmig blickende Kaviar-Kontaktmann. Der kommt kurz darauf beiläufig zum Fischstand geschlendert, spricht uns im Vorbeigehen wie zufällig an. Kaviar willst du kaufen, fragt der Mann. Wo wohnst du? Warte im Hotel. 2 Stunden später. Es klopft an der Hoteltür. Der Kontaktmann zählt die Bedingungen auf. Geliefert wird nur gegen Vorkasse. Nein, protestieren wir. Ohne Probieren läuft gar nichts. Und außerdem sagen wir, möchten wir gerne einen Fischer begleiten. Telefonate gehen hin und her. Ein 2. Kontaktmann taucht auf. Der Wilderer lässt uns mitteilen, wenn wir garantierten, dass er nicht genannt und erkannt wird und bereit sein, ein bisschen was springen zu lassen, dürften wir ihn begleiten und sollten am Ufer warten. Valodja fischt und schlachtet. Das Durchsieben, Einsalzen, Abfüllen macht seine Cousine. Den Kontakt auf dem Markt stellt eine Nachbarin her. Ein ganzes Netzwerk verteilt das Risiko auf mehrere Schultern. Jetzt verstehen wir auch, warum alle eisern geschwiegen haben, als wir nach Wilderern fragten. Doch bei ihnen im Dorf bleibe kaum etwas hängen, klagt Valodja. Rund um das Kaviar-Geschäft sind alle korrupt. Reich werde ich nicht mit der Wilderei. Ich würde auch lieber etwas anderes machen, aber es gibt keine andere Arbeit. Und die Miliz, die tut immer nur so, als wollte sie uns hochnehmen. In Wirklichkeit stecken die ganz tief mit drin. Wenn du sie ordentlich schmierst, kannst du weiter Störe fangen. Es gibt keinen Milizionär, der nicht korrupt ist. Alle nehmen Geld fürs Wegsehen. Manchmal beschlagnahmen sie auch einfach den Kaviar und verkaufen ihn auf eigene Rechnung. Die größten Banditen sind die Milizionäre selbst. Am nächsten Morgen. Wir wollen das genauer wissen. Wie ernst ist es der Miliz damit, Wilderer aufzugreifen? Wir fahren mit Ilja und André hinaus aufs Kaspische Meer. Die beiden Milizionäre sind zuständig für die Patrouillen dort, denn viele Störe werden in dem Gebiet schon von Wilderern abgefischt, bevor sie überhaupt zum Laichen in die Wolga kommen. Ilja und André sind bewaffnet. Die Wilderer fackelten nicht lange, erzählen sie, als wir einen kleinen Punkt entdecken, der sich schnell fortbewegt. André feuert mehrere Patronen mit seiner Signalpistole ab. Ilja gibt Gas. Doch die Wilderer lassen sich nicht einschüchtern. Auf einmal stottert der Motor des Milizbootes. Es gibt einen Ruck. Den kriegen wir nicht, sagen die Milizionäre. Der hat mindestens 3 Motoren, wir nur einen. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Wir sind nicht so gut ausgestattet wie Sie, und das wissen Sie genau. Er bleibt seelenruhig da hinten. Bewegen wir uns, bewegt er sich auch. Er weiß genau, dass wir ihn nicht kriegen können. Wollen Sie uns was vormachen? Sie werden nicht zum ersten Mal merken, dass Wildererboote starke Motoren haben. Auf einmal entdecken wir Männer, die ein Netz mit Stören einziehen. Wilderer? Nein, das sind Wissenschaftler. Die fangen für Forschungszwecke. Als wir uns dem Boot nähern, begrüßt André die angeblichen Wissenschaftler und ruft sofort warnend: Wir haben Journalisten an Bord, die sprechen Russisch. Auf dem Boden des Schiffes der angeblichen Forscher liegen 2 große Störe, schnappen nach Luft. Lassen Wissenschaftler Störe an Deck einfach so verenden? Hier draußen einen Fisch verschwinden zu lassen und später auf dem Schwarzmarkt anzubieten, ist jedenfalls kein Problem. Die Hintermänner des ganzen Geschäfts, das wissen wir von Valodja, dem Wilderer, bleiben unsichtbar. Sie finanzieren die Boote der Wilderer, organisieren den Transport und schöpfen den Gewinn ab, hat er wütend und resigniert erzählt. Hintermänner und Abnehmer von Kaviar sitzen in Moskau und Petersburg, in Europa und den USA. Und so werden die Ausfallstraßen aus Astrachan akribisch kontrolliert. Auch harmlos aussehende Privatleute würden oft als Kuriere angeheuert, erzählt uns der Wachmann, der die Ausfallstraße von einer erhöhten Plattform im Blick hat. Wer unsicher und nervös wirkt, den ruft er hoch und prüft ausführlich Ausweis und Ladepapiere. Naja, man muss sich mit den Menschen auskennen. Wenn einer zappelig ist, dir nicht in die Augen schauen kann, dann gucken wir ein bisschen genauer hin. Wir sind schon halbe Psychologen und oft erwischen wir da noch einen. Stolz zeigt er uns einen Videofilm, den seine Kollegen bei einer Fahndung mitgedreht haben. Auch da hatten sie nur eine Ahnung, sagt er. Unter der Fußmatte eines Autos fanden sie die Kaviardosen und dann wurden die Milizionäre auch noch hinten im Kofferraum fündig. Es gibt irgendwo eine Blechfabrik, wo auf Bestellung die berühmten blauen Dosen für Schmuggler und Wilderer hergestellt werden. Auch Zertifikate, Stempel und Dokumente, alles ist nur eine Frage des Geldes. Ein paar Jahre Knast oder Lager hat der Schmuggler bestimmt bekommen, sagt der Milizionär schadenfroh. Und das Kaviaressen hat er sich dort ganz gewiss abgewöhnt. Auch alle Züge am Bahnhof, die Astrachan verlassen, werden überprüft. Die erste Frage lautet stets: U vas есть чёрную икру? Haben Sie schwarzen Kaviar? Und haben Sie hier schon mal Kaviar gefunden? Klar, erst heute Morgen haben wir 13 Kilo Störfleisch und 5 Kilo Kaviar beschlagnahmt. Das ist jetzt drüben im Depot. Auch die Zugbegleiter verdienen sich gerne was dazu, erzählen die Milizionäre und filzen die Abteile. Als der Milizionär den Kühlschrank der Schaffnerin durchsucht, protestiert sie aufgebracht. Das ist kein Kaviar, das ist meine Wurst. Die habe ich vorhin gerade gekauft. Der Weg nach Moskau ist doch lang und ich muss was essen. Noch nie ist bei mir im Waggon sowas vorgekommen, dass jemand Kaviar geschmuggelt hat. Ich schon gar nicht. Nie würde ich das tun. Ich bin schon lange bei der Bahn, seit 30 Jahren. Die Milizionäre haben hier schon alles erlebt. Harmlos wirkende Touristen, seriöse Geschäftsleute, sogar Babuschkas in Filzpantoffeln haben sich schon als Kaviar-Schmuggler betätigt. Wir haben mal eine alte Frau kontrolliert. Der Enkel hatte ihr Kaviar mitgegeben und gesagt, Oma, hilf mir mal, bring das zu einem Freund nach Moskau. Wir sind dem Kaviar nach Moskau gefolgt. Er kommt, trotz der Kontrollen, in der Deckenverkleidung der Züge und im Laderaum der LKW, versichert uns Alexei Weißmann. Der Mann arbeitet für den Worldwide Fund for Nature, WWF, und trägt akribisch alle Daten über Kaviar zusammen. Offiziell dürfen innerhalb Russlands maximal 13 Tonnen Kaviar verkauft werden. Alexei aber hat festgestellt, im Umlauf sind etwa 400 Tonnen, also das 30-fache der erlaubten Menge. Es gibt eine richtige Kaviar-Mafia. Das beginnt beim Fischer, geht über die Hintermänner, die Miliz, sogenannte Wissenschaftler, bis zu den Händlern hier in Moskau. Beschlagnahmte Ware wird verkauft. Der illegale Kaviar wird auf diese Weise legalisiert. So läuft das. Larisa Ananova kommt dann gerne mit ihrer Freundin zum Essen. Kaviar gehört zu Russland wie Wodka und Schnee, sagt sie. Zum Pas de Deux wird die Vorspeise der Damen gereicht. Kostenpunkt 500 Euro. Dokumente sind Larisa Ananova nicht wichtig. Hauptsache, der Kaviar ist körnig, grau und mild. Die Lage in Russland ist so wie im Amerika der 30er Jahre. Trotz Prohibition wurde getrunken. So ist es auch bei uns mit Kaviar. Wir Russen lieben ihn eben. Vor einiger Zeit hat mein Mann mal unerwartet einen französischen Gast mitgebracht. Nun, ich habe für solche Fälle eine Telefonnummer. Und mein Händler hatte gerade 3 Kilo Büchsen Kaviar. Der Gast fragte, kommt noch jemand? Nein, habe ich gesagt, das ist alles für Sie. Am Anfang nahm er nur sehr wenig. Dann begriff er, dass er wirklich zugreifen konnte. Und er hat die 3 Kilo fast ganz aufgegessen. Er wird das wahrscheinlich nie vergessen. Das weitere Schicksal der Störe liegt also vor allem in den Händen der Konsumenten. Solange zwischen Paris, Berlin, Moskau und New York die Nachfrage hoch und der Gewinn lohnend ist, hat der Stör, der seit 200 Millionen Jahren zu den ältesten Wirbeltieren unseres Planeten zählt, wenig Aussichten zu überleben. Die Menschen an der Wolga aber auch nicht, wenn sie den Stör ausgerottet haben. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.